durchgebrochen. Mit deiner Kraft, die ich nicht zurückhalten konnte, hat mich umgehauen, hat mich verloren und verwirrt zurückgelassen. Ich war im Auge deiner Herrschaft gefangen. Du hast meine Verteidigung durchbrochen, hat mich erschüttert und zerrissen zurückgelassen. Hinterlasse Zerstörung in deinem Kielwasser, in deinem Kielwasser. Ich habe versucht, auf euch zu stehen, aber ich konnte den Sturm nicht überstehen. Jetzt bleibt mir Kummer. Du hast mich getroffen wie ein Hurrikan. Zerreißt mich, macht mich wahnsinnig. Ich kann mir meinen gerichteten Schaden nicht entkommen. Du hast Wut entfesselt und jetzt bin ich erledigt. Aber ich konnte den Sturm nicht überstehen. Jetzt bleibt mir Kummer. Du hast mich getroffen wie ein Hurrikan. Du musst mich verfest zurückgelassen. Ich war im Auge deiner Herrschaft gefangen. Du hast meine Verteidigung durchbrochen, hab mich erschüttert und zerrissen zurückgelassen. Hinterlasse Zerstörung in deinem Kielwasser, in deinem Kielwasser. Ich habe versucht, auf euch zu stehen, aber ich konnte den Sturm nicht überstehen. Jetzt bleibt mir Kummer. Du hast mich getroffen wie ein Hurrikan. Zerreißt mich, macht mich wahnsinnig. Ich kann dir meinen gerichteten Schaden nicht entkommen. Du hast Wut entfesselt und jetzt bin ich erledigt. Wie ein Hurricane, du bist durchgebrochen mit deiner Kraft, die ich nicht zurückhalten konnte. Oh yeah. Hab mich umgehauen und verwirrt zurückgelassen. Ich war im Auge deiner Herrschaft gefangen. Du hast meine Verteidigung durchbrochen, hab mich erschüttert und zerrissen zurückgelassen. Hinterlasse Zerstörung in deinem Kielwasser, in deinem Kielwasser. Ich habe versucht, auf euch zu stehen, aber ich konnte den Sturm nicht überstehen. Jetzt bleibt mir Kummer. Du hast mich getroffen wie ein Hurrikan. Zerreißt mich, macht mich wahnsinnig. Ich kann dir meinen gerichteten Schaden nicht entkommen. Du hast Wut entfesselt und jetzt bin ich erledigt.